1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, das hier ist unsere Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Magdalena. Ja, hallo Domian. So heißt meine erste Anruferin, 19 Jahre alt. Stimmt, ja. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist richtig. So, über was reden wir beide? Ja, also mein Problem ist halt, also wie gesagt, ich bin halt 19 Jahre alt und ich bin seit 3 Monaten mit meinem Freund zusammen. Und er ist Türke und ich bin Polin. Ja. Und nochmal kurz zu mir. Ich arbeite seit einiger Zeit in einem gehobenen Escort-Service, also sprich Edel-Escort-Service. Und ja, ja. Sage ich jetzt einfach mal nur so, damit du dir das vorstellen kannst, ja, ja. Was das bedeutet. Ja, heißt, lass mich fragen, Edel-Escort-Service. Ist das Edelhure? Ja, genau. Ja. Edel heißt, du bedienst dann sehr wohlhabende. Also, wir sind die teuersten in Deutschland. Wow. Also, sozusagen. Wow. Das heißt, man kann dich auch zum Beispiel buchen für einen Abend Oper, Essen und Bett. Alles. Das genau. Geht. Ja, und 2 Stunden kosten halt 750 Euro bei mir. Und Hammer. Zwei Stunden. Ohne Bedienung schon? Also wenn man mit dir jetzt essen geht, das kostet schon 250 Euro? Oder 700 Euro. Ja. Kostet das. Also insgesamt. Also ich meine jetzt 2 Stunden, das ist egal, was all, ich zwei all Stunden inclusive. Mache. Ja, sozusagen. Ja. Aber normalerweise dauern die Dates halt natürlich länger als 2 Stunden. Wie lange dauern die denn ungefähr? Ja, 5 Stunden, 6 Stunden, manchmal Übernachtung. Also ist halt verschieden. Aber das ganze Geld gehört natürlich nicht mir. Ich muss das halt einen gewissen Teil an meine Agentur, sage ich mal, jetzt abdrücken. Ah ja. Dennoch, wie viel kommt so im Monat ungefähr auf dein Konto oder in deine Hand? Also, so 5.000, 6.000 Euro auf jeden Fall. Ah ja, nicht schlecht, ne? Naja, auf jeden Fall nicht schlecht. Wie lange machst du das schon? Ja, seit 3 Monaten. Vorher habe ich in einem anderen gearbeitet, aber da hat man halt nicht so viel Geld verdient und das war auch so ein bisschen irgendwie unseriös. Das war halt sowas irgendwie so. Ach so, ich dachte, seit 3 Monaten bist du mit deinem Freund erst zusammen. Ja, genau. Und vor 3 Monaten habe ich auch noch woanders gearbeitet und jetzt arbeite ich halt in einem anderen. Alles so kurz nacheinander. Ja, und mein Problem ist halt, also ich finde, ich sehe eigentlich gut aus und sehr gut, und aber ich wundere mich, warum mein Freund überhaupt nicht eifersüchtig ist. Normalerweise sind ja Südländer eifersüchtig, wenn die Freundin die ganze Zeit von irgendwelchen Typen angeguckt oder angesprochen wird. Ja. Aber bei meinem Freund ist das halt überhaupt nicht so. Was macht denn dein Freund vom Beruf? Er ist Student. Ja. Und mich wundert halt, warum er irgendwie, ja, er lässt alles durchgehen, er ist immer meiner Meinung, ich kann ihm zum Beispiel sagen, ja, die Erde ist eine Scheibe und nicht rund, und sogar damit wäre er einverstanden, und ich verstehe nicht, warum das so ist. Also er sagt zu mir, er liebt mich, Entschuldigung, ich unterbreche, zu mir, er liebt mich und der weint und der sagt, er will mich nicht verlieren und der will mich sogar heiraten. Er weint. Obwohl er mich noch gar nicht kennt, ja. Ach, und, wie süß. Ja, aber ich verstehe nicht, warum macht ihn das halt überhaupt nichts aus. Bevor wir noch jetzt weiter auf den Freund eingehen, bedauere ich natürlich sehr, dass wir dich nicht sehen, dass du hier nicht neben mir sitzt. Dann könnte ich das ja besser beurteilen, wie du aussiehst. Du sagst, du siehst toll aus. Gehe ich ja, auch von aus. Wenn die Männer ja nicht so viel Geld verdienen. Natürlich. Kannst du vielleicht dich mal grob beschreiben, damit wir uns also, einigermaßen dich vorstellen können? Konfektionsgröße 34, sehr schlank, festen Körper, leicht gebräunt und schöne, gewellte, lange, blonde Haare. Ja. Ja, und natürlich hübsches Gesicht. Körbchengröße? Also, ja, das B, also noch klein, aber demnächst, wer weiß. Vielleicht könnte sich da was dran verändern. Könnte sich da vielleicht was ändern. Augenfarbe? Augenfarbe grün. Grün. Und schöne volle Lippen. Also schon gespritzt, die Lippen? Nein, das habe ich gar nicht nötig. Ah ja. Ich habe von Natur aus schöne Lippen. Schuhgröße? 38. Ja. Warum also, bist du das so genau? Nein, damit ich mir das rundherum alles vorstellen kann. So, okay. Aber dein Freund, der von Geburt an Türke ist, aus einer türkischen Familie kommt. Genau. Mit dem genau. Und der lebt auch seit 4 Jahren erst hier. Ach, seit 4 Jahren erst. So, der ist Student. Was studiert er eigentlich? BWL. BWL. Weiß er denn, was du beruflich machst? Nein, er denkt, ich bin Verkäuferin bei Deichmann. Ach du lieber Gott. Magdalena. Ja. Aber du bist Verkäuferin bei Deichmann. Ausgesprochen ehrenwerter Beruf. Aber da verdient man natürlich nicht 5.000, 6.000 Euro im Monat. Ja, das merkt er ja auch nicht so direkt. Lebst du denn nicht auf großem Fuße? Ja doch, aber ich wohne ja halt auch noch bei meinen Eltern und deswegen, der kriegt das halt nicht so mit, weil meine Eltern sind halt auch so ein bisschen wohlhabend, sag ich mal. Und deswegen kann man sich schon vielleicht erklären, warum ich... Wissen denn deine Eltern, was du machst? Nein. Auch nicht? Für die bist du auch Verkäuferin bei Deichmann? Genau. Ja, aber da hakt es doch irgendwo. Was machst du mit deiner ganzen Kohle denn? Ja, ich spare das halt zusammen und ansonsten gebe ich das für Reisen, für Kosmetikerin, für Massagen, für Wellness, für meine Freundinnen. Also du fährst keinen schicken Sportwagen? Nein. Nein. Also dann würden sich meine Eltern aber ein bisschen wundern. Ja eben, das geht doch sonst gar nicht. Genau. Aber ich meine, das Ganze fängt doch jetzt schon vorne an. Das ist ja schief und krumm eure Beziehung. Diese Beziehung basiert die basiert ja nur auf einer übelsten Lüge. Ja, Magdalena, also, was machst du? Ich meine, das ist doch keine Lüge. Also, hör mal, wenn du sagst, ich bin Verkäuferin bei Deichmann und du bist Edelhure. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann ihm ja auch nicht die Wahrheit Warum sagen. Warum nicht? Ja, aber dann würde er mich sofort verlassen. Ja, das wäre dann so. Und ich hänge ja auch an ihm. Ja. Und ich finde, man sollte schon Geschäftliches und Privates voneinander trennen können. Das finde ich allerdings auch. Aber in der Beziehung sollte man sich sagen, was man beruflich macht. Ja, aber das kann ich ja natürlich nicht sagen. Welche Frau würde das denn schon zugeben? Naja, es gibt schon Frauen, die mir das hier auch schon erzählt haben und deren Freunde das wissen. Ich meine, das ist der Preis dafür, was du machst. Ja. Du lebst luxuriös, du verdienst sehr viel Kohle. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Und wenn du die Wahrheit sagst und dein Freund ist weg, dann musst du damit leben, dass das so ist. Ja, natürlich, klar. Aber wie bist du eigentlich überhaupt, noch mal kurz gefragt, du bist ja erst 19 Jahre alt. Ja. Wann hast du zum allerersten Mal als Hure gearbeitet? In welchem Alter? Auch so mit 18 ungefähr habe ich halt angefangen, so zwischendurch kurz so ein bisschen. Und wie kamst du überhaupt in dieses Milieu rein, in die Szene? Ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen Hass auf Männer, aber ich habe halt mit Männern schlechte Erfahrungen, sehr schlechte gemacht. Und hat sich halt irgendwie so entwickelt. Du hast so früh schon schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Was waren das für schlechte Erfahrungen? Ja, also darüber möchte ich jetzt hier nicht reden, aber waren halt so schlechte Erfahrungen und die haben mich halt vielleicht ein bisschen so verändert, sag ich mal. Mhm. Und ja, und außerdem, heutzutage findet man auch nicht so gut und nicht so schnell einen so gut bezahlten Job. Dafür müsste ich ja wohl erstmal studieren gehen. Na, um solches Geld zu verdienen. Manchmal reicht das, halt das reicht mit dem Studieren manchmal nicht aus. Da verdient man nicht so viel Geld. Ja. Aber wie baust du denn diese Lügengebäude bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Gehst du jeden Morgen brav um 8 Uhr zur Arbeit? Oder wie? Ja, genau. Und die Zeit verbringe ich halt mit meinen Freundinnen. Jeden Tag? Genau. Du stehst jeden Tag früh auf, um zu Hause vorzutäuschen, dass du... Ja, genau. Und außerdem meine Eltern, die arbeiten sowieso rund um die Uhr und deswegen, ich kann mir das schon irgendwie einteilen. Und wenn jetzt deine Mutter sagt, ach, Magdalena... Ich komme mal in eurem Geschäft heute Abend vorbei. Ich will mir ein paar schicke Schuhe kaufen. Da kannst du mich ja bedienen. Was sagst du denn dann? Ja, also meine Eltern, die haben so keine Zeit. Also die arbeiten wirklich wie Pferde, sag ich mal. Die brauchen keine schicken Schuhe. Ja, aber die kaufen die Schuhe nicht bei Deichmann. Ich verstehe. Obwohl das gute Schuhe sind. Ja, die sind nicht schlecht. Nein, die müssen wir nicht gegen Deichmann. Nichts gegen, nein, auf keinen Fall. So, jetzt aber nochmal zu deinem Freund. Ja, genau. Und Mädel. Ja, du wolltest mich? Ich wollte dich halt fragen, also warum ist mein Freund, also oder will er mir einfach nicht zeigen, dass er eifersüchtig ist? Ich verstehe das nicht. Jeder Junge war bisher eifersüchtig. Vielleicht. Aber warum er nicht? Magdalena, ich bin doch eine tolle Frau. Ja. Warum will er mich denn heiraten? Pass auf. Irgendwie. Lass mich sagen. Vielleicht, das mag für dich seltsam vorkommen, hat dieser Mann wirklich Vertrauen zu dir? Oh, wow, da bin ich aber eine gute Schauspielerin, wenn das so. Ja, vielleicht. Vielleicht liebt er dich so und hat wirklich Vertrauen zu dir, dass er denkt... Er muss sich ja keine Sorgen machen. Vielleicht ist er schon insgeheim sehr stolz auf dich, weil du eine schöne, attraktive Frau bist. Aber er macht ja nicht den Heckmeck. Umso dramatischer ist das, was du mit diesem Typen machst. Hammer, du belügst den. Nach Strich und Faden. Ja, aber so ist das Leben. Das Leben ist halt nicht rosa-rot. Na super. Da haben wir jetzt aber ein Schäfchen und... Ja toll. Halt willst du mit... mit Lüge auch in deinem Privatleben dein ganzes Leben verbringen? Nein, aber sobald ich ihn heirate, höre ich halt damit auf. Zum Beispiel, oder irgendeinen anderen Mann zum Beispiel heirate, dann höre ich sofort auch auf damit. Ja, und dann erfährt er das hinterher und sagt, na toll, hast du mich 5 Jahre, 4 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr belogen. Nee, ja, aber ich würde das ja niemals erzählen und das kann man ja auch nicht einfach so herausfinden. Aber alles kommt irgendwie mal raus, Magdalena. Ja, aber wie soll das denn rauskommen? Ach. Ich arbeite ja jetzt nicht im Puff oder sowas. Ach ja. Weißt du, aber auch selbst wenn es nicht raus käme, es ist nicht anständig. Es ist nicht anständig, den Menschen, den man liebt. Ja, ich liebe ihn ja noch nicht so direkt. Ach so, du liebst ihn aber nicht. Ja, was ist denn so mit dem? So schnell geht das ja nicht. Ja, ich mag ihn, tiefe Zuneigung, aber Liebe kann ich ja jetzt nicht sagen. Nach ein paar Monaten kann ich doch nicht sofort sagen, ich bin in den unsterblich verliebt. Nein, aber man kann nach 3 Monaten ja schon sagen, man ist verliebt. Das kann man ja schon sagen. Ja, verliebt schon, aber so, halt die, auch nicht so. Auch nicht so. Unbedingt. Weißt du, was das Beste für dich wäre? Was? Wenn du dich überhaupt nicht auf so eine Art von Verbindung einlassen würdest. Zieh deine Arbeit, dein Ding durch, wenn du das so willst, wenn du das so siehst. Und verzichte auf diese klassische Paarbeziehung mit jemandem. Weil das ist immer schief, was du da machst. Ja, vielleicht ist das schief, aber ich kann halt auch jetzt nicht ohne meinen Freund leben so direkt. Weil ich mag den ja wirklich sehr, glaube ich, sehr, sehr. Glaube ich nicht. Ja, dann benutze ihn als Bettwärmer, als Wärmflasche. Ja, das kannst du. Ja, vielleicht ein bisschen, aber trotzdem. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr. Ja, du magst ihn so wie ein Kuscheltier. Oder wie ein Pudel. Ich sag's ganz, ganz böse jetzt, extrem, um dich auch zu provozieren. Ja, aber ich lasse mich nicht auf die Provokation. Nein, natürlich nicht. Du bist eine souveräne junge Frau, ich weiß. Aber letztendlich ist es doch so, Magdalena. Ja, aber trotzdem, kannst du bitte meine Frage beantworten? Ich wollte halt das auch nur wissen. Also wie kommt das, dass mein Freund sich so benimmt? Ich habe es dir gesagt, weil der Mann dir wahrscheinlich vertraut. Und umso schäbiger ist das, wie du dich verhältst. Ach so. Ja. Ach so. Hör mal. Wie lange willst du das machen, bis du einen reichen Typ heiratest? Nee, ich will keinen reichen Typ. Ich will einen ganz normalen, den ich liebe. Also ich brauche keinen reichen Typ. Das schließt einander aus. Wenn du eine Beziehung aufbaust mit einem Typ, die ehrlich, tief und toll sein soll. Ja. Kannst du nicht parallel als Edelhure arbeiten? Ja, was soll ich denn anderes machen? Ich brauche halt auch viel Geld. Ach. Weil ich will mich auch vielleicht später irgendwann mal selbstständig machen, aber das geht halt nicht. 1000 andere Mädels gehen auch anderen Berufen nach und nichts gegen Huren. Ich habe immer Respekt vor Huren, aber ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die das richtig mit ihrem Leben gut verankern können und so weiter und die auch ehrlich sind. Aber du bist nicht ehrlich und Ehrlichkeit ist das oberste Gebot im Leben, finde ich. Ja, aber das ist doch besser so, anstatt im Puff irgendwie zu arbeiten und mit jedem x-beliebigen... Magdalena! Noch toller fände ich. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Fachabitur. So? Ja. Das ist doch schon mal was. Du hast Fachabitur. Das heißt, du könntest auf eine Fachhochschule studieren gehen. Ja, ja. Das könnte ich auch mal versuchen. Das fände ich nicht schlecht. Demnächst. Das fände ich aber super. Aber ich halt auch irgendwie, ich muss halt gucken. Du wohnst zu Hause, du hast gar keine Mietkosten, du hast hier schon eine ganze Menge Geld zurückgelegt. Ja. Dann buch das ab als interessante Erfahrung in deinem Leben. Und knie dich in ein gutes Studium, was dich interessiert, und für ein vernünftiges Leben. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich wollte noch mal fragen, aber eigentlich, mein Freund, der kann das ja eigentlich nicht erfahren. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Monaten damit aufhören würde, wäre das ja eigentlich sowas wie geritzt, sage ich mal, die Sache, oder nicht? Oder wäre das trotzdem irgendwie noch? Ja, ich will dir mal sagen, wenn du in ein paar Monaten aufhörst für ihn, hätte ich da schon Respekt vor. Fände ich das schon eine tolle Sache. Und da muss man erstmal auch gar nicht drüber reden. Wenn du das wirklich schaffst, finde ich das gut. Dann hülle den Mantel des Schweigens über die Sache. Okay. So, meine Liebe. Ja, gut. Schön, Dank, mit dir gesprochen zu haben. Ja, danke schön. Alles Gute. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ciao. Tschüss. Das war unsere Magdalena, 19 Jahre alt. Unsere Telefonnummer ist 0800 220 5050. Ich freue mich, wenn ihr anruft. Und ich freue mich auf Frank. Frank ist 43. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Frank. Hörst du mich? Ja. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe eine schwerwiegende Krankheit, wo ich bis auf den Rumpf alle Finger verlieren kann. Ich habe nur verstanden, dass du eine sehr schwere Erkrankung hast. Sagst du es noch weiter? Also meine Hände sind jetzt amputiert worden. Deine Hände sind amputiert worden? Die Beine sind auch schon weg. Also deine beiden Hände sind amputiert worden und die Beine sind auch weg? Ja. Die Oberschenkel auch? Ja, das Oberschenkelknochen. Ja. Das Knie-Ex gemacht worden, also das Gelenk die Kniescheibe. Ja. Und rechts ist halt noch 20 Zentimeter dran, aber das heilt nicht. Da muss ich wohl rechnen, dass es irgendwann geht. Was ist denn das für eine schwere Erkrankung? Es ist eine über Jahrzehnte vererbte Krankheit, sagte man mir. Und dann, eine vererbte Krankheit? Ja. Ich habe statt 40-jährigen 90-jähriger Adern, hat man 2007 im Krankenhaus festgestellt. Wie heißt denn diese Erkrankung? Binnie-Wader-Bürger-Syndrom. Also, ähnlich. Ist das sehr selten? Sehr, sehr seltene Krankheit. In Deutschland gibt es sie so gut wie kaum. Und du sagst, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, du hast Adern wie ein 90-jähriger Mensch. Ja, also ein Leben ist schon ein Leben voraus. Wieso müssen so viele Gliedmaßen amputiert werden? Die werden schwarz. Weil die nicht mehr durchbluten? Zwar, ja, das war eigentlich eine Gefäßerkrankung, ja. Ah ja. Und es fing 2003 an, eigentlich 2001 mit wahnsinnigen Schmerzen im linken Bein und im linken Fuß. Mhm. Und dann hat man innerhalb von 9 Wochen 4 OPs gemacht und in der 4. OP war halt der Unterschenkel weg. Und kurz vor Weihnachten letztes Jahr hat man mir den Knie-Ex gemacht, weil meine Wunden da auch nicht zu geil sind. Ach, das kommt auch noch dazu, dass das nicht gut verheilt bei dir. Richtig. Nee, und ich war jetzt vor 3 Monaten im Krankenhaus wegen meinem rechten Fuß. Da war nur der große Zeh schwarz geworden. Ja, und dadurch habe ich jetzt meinen Unterschenkel verloren. Und du sagst, beide Hände sind amputiert? Ja, die sind am 16.01. weggekommen. In diesem Jahr? Ja. Komplett, die beiden kompletten Hände? Links ist bis Knöchel und rechts habe ich noch den Daumengelenk und einen kleinen Daumen. Lebst du alleine? Ich lebe jetzt, muss meine Wohnung aufnehmen. Bitte? Ja. Ich habe nicht verstanden. Ist so eine schlechte Lage? Ich muss meine Wohnung aufnehmen dieses Jahr, weil ich kam nicht mehr in meine Wohnung rein, weil ich die Hände nicht mehr hatte. Ja. Und wo lebst du jetzt? Ich lebe jetzt im Altersheim. Ah ja. Ich bin am 26.01. aus Bremen aus dem Krankenhaus gekommen und da hat man mir eine Kurzzeitpflege hier geschafft in Delmhorst, wo ich wohne. Das heißt, du bist dann ja auch ganz viel auf fremde Hilfe angewiesen, wenn die Hände amputiert sind. Du kannst ja ganz wenig nur machen. Wie hast du das jetzt gerade mit dem Telefonieren gemacht? Wahrscheinlich ist es eine Freisprechanlage? Ja, die habe ich jetzt auf Freisprechanlage gedrückt, aber ich kann das auch am Ohr halten. Also ich habe mittlerweile so viel Übung da drin, ich esse auch selber. Du isst auch selber? Ja, ich habe so eine Art Plastikprothese, die ich mir an das rechte an den Unterarm machen kann. Ah ja, ah ja. Und den können da irgendwie so Löffel und Gabel zwischen den Daumenstumpf und den Plastikschienen. Hast du, geht diese Krankheit einher auch mit immerwährenden und starken Schmerzen oder hält sich das immer Das kann immer weitergehen und jetzt habe ich, wie gesagt, vor 3 Monaten meinen Unterschenkel rechts verloren. Da habe ich dann auch noch den MSRA-Keim, diesen Krankenhauskeim. Ach so, das ist ja auch ausgesprochen schlimm, ist, wenn man sich einen Keim im Krankenhaus holt. Den hast du dir auch noch zugezogen. Ja, hast du denn jetzt zum Beispiel, während wir jetzt reden, auch starke Schmerzen? Nein, das geht. Bitte? Das geht, kann man aushalten. Mhm. Du warst ja, Frank, bevor diese Krankheit dann eintrat, Anfang 2000, ein komplett gesunder Mann. Ja. Hattest du Familie? Ich habe eine Familie, mein Vater und meine Stiefmutter. Also meine richtige Mutter lebt auch nicht mehr, die hatte Selbstmord gemacht, weil ich bin eigentlich ein Pärchen, meine Zwillingsschwester hat sie mitgenommen und eine andere Schwester. Hast du auch eine Frau? Nein. Nein. Die ist 2003 weggelaufen wegen meiner Erinnerung schon. Ach so. Das heißt, da vor der Erkrankung warst du verheiratet und da war eine Frau. Ich hatte eine Freundin. Okay, eine Freundin, okay. Und die Freundin ist abgehauen wegen deiner schweren Erkrankung? Ja. Die hat einfach ohne Schiff sagen, ihre Sachen gepackt, wo ich dann wieder nach Hause kam, war sie weg. Wer kommt dich? Dann gar nicht. Ja. Wer kommt dich denn jetzt ab und zu da in einem Heim besuchen? Eigentlich gar keiner. Keiner. Meine Familie hat mich gefallen gelassen. Mhm. Also ich habe jetzt eine Stiefmutter, dadurch sind 4 Halbschwestern entstanden. Die haben auch keinen Kontakt zu mir. Mhm. Dann habe ich noch einen leiblichen Bruder, der früher halt nicht da. Das mit dem Gift und alles mitgekriegt hat, was meine Mutter gemacht hat. Mhm. Ich wollte eigentlich die ganze Familie ausräumen. Frank, wie könnte sich denn im schlimmsten Falle die Krankheit weiterentwickeln? Bis auf den Rumpf alles weg. Bitte? Bis auf den Rumpf alles weg. Bis auf den Rumpf müsste alles amputiert werden? Ja. Oder die Krankheit MSA überholt mich und ich sterbe an den Keimen. Weil ich bin schon ziemlich viel Antibiotika-Resistenz. Mhm. Mhm. Nee, und jetzt hat man wieder vom Hausarzt eine Antibiotika- Therapie, will man ausprobieren, was ich dann nicht genommen hatte. Ja. Hast du manchmal Momente, dich hat es ja nun jetzt schon sehr, sehr hart getroffen. Hast du manchmal Momente, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr? Ja, ich habe bloß Angst vor dem Tod, weil ich Angst habe, das nicht richtig zu machen. Du hast Angst, dass? Ich habe Angst, dass ich mir, wenn ich selbst noch machen will, dass ich das falsch mache und schlimmer krank da liege als wie vorher. Ich kann dich so schlecht verstehen, Mensch. Ich hatte schon öfters Selbstmordgedanken. Ja. Und ich habe halt Angst, wenn ich irgendwas mache, dass das nicht durchgeführt wurde, sondern dass ich dann irgendwie kranker bin als ach so, jetzt. Ich verstehe. Dass man dich dann dich findet und dann bist du noch kranker als vorher. Ja, genau. Mhm. Mhm. Nee, weil jetzt kann ich noch mit dem Rollstuhl fahren. Mhm. Das kann ich alles mit dem rechtlichen Handstumpf machen. Ja, ja. Was hast denn du früher beruflich gemacht? Ja, ich hab Staplerfahrer, dann habe ich im Abbruch gearbeitet und ich habe so viele Berufe gemacht. Ja. Ich wollte eigentlich Kfz-Mechaniker lernen, habe ich aber nicht aufgelernt, weil ich mit meinem Meister nicht klar kam. Ja. Wenn du bist ja erst 43 Jahre alt, wenn du so über dein Leben jetzt nachdenkst und dein Schicksal, kriegst du da auch manchmal Wut, dass du denkst, warum trifft es mich denn nun so hart? Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ich wäre jetzt gerade auch mit den Keimen, weil mich selber hier im Heim schneiden mich ziemlich viele Personen, weil ich immer eine Maske aufsetzen muss. Warum musst du eine Maske aufsetzen? Weil der Keim auch im Mund- und im Nasenbereich ist. Ach so, damit du keine anderen ansteckst. Richtig, ich müsste die dann anniesen, anspucken oder was. Irgendwas Schlimmes machen, dass das denn bei denen in den Mund reinkommt oder auf eine Wunde. Du hast ein Einzelzimmer dann in dem... Ich habe ein Einzelzimmer, ja. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, ich rauche Zigaretten draußen vor der Tür, darf man hier drinnen nicht. Dann gucke ich Fernsehen, dann mache ich meinen Computer mal an und spiele irgendwas da, Bowling oder so, was ich mit der Maus noch machen kann. Dann fahre ich wieder runter, eine rauchen oder zwei. Ja, und es hat sich ja in dem Heim auch noch keinen Kontakt ergeben, dass du zumindest mit einer Person so ein bisschen dich anfreunden könntest. Ja, doch. Da ist eine Manuela, die ist eigentlich ganz nett. Hm. Die fragt auch immer, ob ich denn irgendwo mitmachen möchte, so Gruppensachen. Hm. Ja, heute war das halt, ich habe erst das Ergebnis heute erfahren von den Abstrichen aus dem Mund und Nase, dass halt der Keim barock schon ist. Achso, das hast du heute erst erfahren? Ja, wir hatten mit Hänge und Sorgen den Arzt überreden können, dass er daraus mal einen Abstrich macht aus Nase und Mund. Mhm. Ich dachte halt, das geht nur über Blut oder was aus der Wunde raus. Ja. Und aus dem Mund. Du hast gerade gesagt, dass du da schon öfter nachgedacht hast, dass du das Leben nimmst und aber Sorge hast, dass es dann nicht funktioniert und nicht klappt. Aber du hast auch gesagt, dass du dennoch Angst vor dem Tod hast. Ja. Warum? Ich kann abends nicht schlafen, weil ich Angst habe, irgendwie nicht wieder aufzuwachen oder was weiß ich. Oder meine Träume kommen wieder durch, weil ich träume nachts mit dabei, dass man mir noch mehr abschneidet. Und dann war ich schweißgebadet auf. Das haben die Ärzte dir gesagt, dass im schlimmsten Fall Arme und Beine auch noch amputiert werden müssen? Also alles. Bis auf den Rumpf. Die Krankheit ausdecken, ja. Die Krankheit kann sich nicht dann im Rumpfbereich... Das weiß man nicht. So weit ist ein Mensch noch nicht gekommen. Ach so. Mhm. Es gibt keine Tabletten, gar nichts dafür. Keine Medikamente, absolut gar nichts. Das heißt, man muss sich einfach so dem Schicksal ergeben. Ja. Als hatte gesagt, ich müsste noch mit Zigarettenrauchen aufhören. Und da habe ich denen gesagt, weil ich würde mir das vielleicht 1-2 Jahre rausholen, aber trotzdem mitkriegen, wie man mir Teile abbaut, weil Nikotin halt erst in 10 Jahren aus dem Körper ganz verschwunden ist, wenn man nicht mehr rauchen sollte. Und ich hab früher Alkohol, war ich richtig, ich habe Haschischstände geraucht, dann bin ich heroinabhängig geworden, mit Coke zwischendurch, und das habe ich mir mit 2000 mit einer Therapie alles abgewöhnt. Nee, und auch ohne Cola, ohne Zusatzstoffe oder so. Ja, aber das Rauchen ist noch so ein... Und das Rauchen ist das Einzige, das beruhige ich mich zwischendurch mal. Ja, also ich würde mal sagen, ich finde auch, abgesehen von allen medizinischen Aspekten jetzt, in deiner Situation, wenn dir das Spaß macht und das so die einzige Freude ist, die du hast, dann, dann rauch ruhig auch mal ein Zigarettchen, sage ich mal so. Weil das Komische ist ja auch, wenn du keine Zigaretten rauchst, dann hast du auch keine Begegnung. Ach so, ja. Und wenn du Zigarette rauchst, da gibt es immer draußen eine Gruppe, die sich dann sozusagen trifft. Ja, klar, da kommt man ins Gespräch und kann Schwätzchen halten. Ja. Genau. Weil es gibt hier zwar nur alte Leute, die älter sind als ich, weil ich wollte nicht in ein Jungenheim rein, weil ich da Angst habe, dass man mich beklaut oder irgendwie anders ansieht. Und ich habe Angst, dass ich dann so richtig schwer behinderte, die auch spastisch sind und so, weil ich bin vom Kopf her ja noch voll klar. Absolut, ich höre es ja, ich krieg's ja mit. Nee, und Mensch, Frank, da habe ich halt Angst vor, und hier kann ich mein Zimmer auflassen, da wird dann nichts rausgeklaut und alles, wird das immer sauber gemacht. Das Haus ist seit 3,5 Jahren gebaut, also entstanden. Also Frank, ich sage, ich wollte jetzt dir von meiner Seite aus, mein Gott, was wünsche ich dir, dass sich alles jetzt beruhigt und zum Stillstand kommt. Dass nicht noch weiter, dass der Keim kaputt geht und dass du nicht noch weitere Amputationen auf dich nehmen musst. Das wünsche ich dir so von Herzen. Der Keim, das kann das auch dazu bringen, dass ich daran sterbe. Ja. Wenn kein Antibiotika mehr hilft, absolut keins mehr, dann kann Elend nicht eingehen, sozusagen. Frank, ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Du bist ja wahrscheinlich eh noch wach und auf jeden Fall. Kannst auch nicht gut schlafen nachts bestimmt, oder? Nee, hab ich ja gesagt, weil ich eben träume halt von teilweise den Tod sehe von meiner Mutter und dann Angst habe, wieder Träume zu haben, dass man mir noch mehr amputiert. Ja. Also Frank, wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, macht das. Ich habe mich gefreut, dass du mich angerufen hast, dass wir haben sprechen können. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen wirklich nur Gutes und dass es dir ein bisschen besser geht. Danke. Alles Gute. Wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Wir haben noch einen Frank hier und der ist 41. Hallo Frank. Hallo Domian. Hallo Frank, was geht's bei dir? Ja, ich habe das Riesenproblem, dass ich meine Familie verlassen habe für eine SM-Beziehung. Und eine Sadomaso-Beziehung. Ja. Ja, das. Familie verlassen heißt, wie lange warst du? Wie lange wart ihr verheiratet? Ich war 10 Jahre verheiratet und. Und Kinder? Ja, im März Vater geworden. Ach, im März erst. Ja, meine Tochter ist also 1,5. Ja. Ja, und... Und wann hast du deine Frau verlassen? Vor 3 Monaten. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Ja, das ist so, man ist 10 Jahre zusammen, man hat immer irgendwie eine Neigung. Man möchte den Sex irgendwie ein bisschen auffrischen. Diese Neigung hattest du immer schon? Ja. Ja. Ich hatte das auch vor. Ich hatte vorher auch schon eine dominante, rote Beziehung. Und was heißt SM-Neigung bei dir? Auf was stehst du? Genau. Also ich mag es gern, wenn die Frau unterwürfig ist und wenn sie schmerzempfindlich ist. Okay, also du bist gerne in der dieser Lustschmerz, sage ich mal. Ne? Wenn die Frau das empfindet? Genau. Ja, okay. Du bist in der dominanten Rolle. Hast du diese sexuelle Praktik mit deiner Frau auch mal versucht? Ja, ich habe sie nochmal versucht hinzuführen, aber das waren für sie böhmische Dörfer, beziehungsweise kam ja immer so eine Reaktion wie, das ist doch pervers oder das kann man doch nicht machen. Mhm. Tut man doch nicht mit einer Frau, die man liebt, und war sie auch sehr schmerzempfindlich. Und mit dem Das kann man auch niemandem aufdrücken, der da keinen Spaß dran hat. Nein, das war mir vollkommen klar. Und du hattest vorher aber auch schon diverse Erfahrungen gesammelt. Ja. Hast du denn dann in diesen 10 Jahren der Ehe, warst du deiner Frau komplett und ganz klar treu? Ja. Ja. Und diese Sehnsüchte waren dann nur so in der Fantasie? Ja, ich hab's dann für mich im Kopf einfach ausgelebt. Ich habe dann, während wir Sex hatten, die Augen geschlossen und habe mir was ganz anderes vorgestellt. Ich habe mir halt vorgestellt, dass wir diese dominante Rolle ausleben. Ja. Aber irgendwann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, weil es hat mir einfach was gefehlt. Das ist für mich irgendwie eine Sucht. Mhm. Ich habe das mal einem Freund von mir erzählt, mit dem ich darüber gesprochen habe. Der fand das auch ein bisschen lächerlich, weil er mit nichts anfangen konnte. Mhm. Aber ich habe ihm das so versucht zu erklären, dass es, wenn man Alkoholiker ist und man hat Durst und man versucht, diesen Durst mit Mineralwasser zu stillen. Mhm. Der Durst geht zwar weg, aber der Rausch wird ganz einfach. Aber das ist schon krass, wenn du so vergleichst, dass es dann über eine, ich sag mal, das geht ja über eine sexuelle Orientierung weit hinaus, so wie du es jetzt beschrieben hast bei dir. Ja. Diese Frau, mit der du jetzt da, bist du jetzt mit dieser Frau wirklich zusammen? Ja. Ja. Wann hast du die denn kennengelernt? Also vor einem Jahr. Ach so, vor einem Jahr. Das heißt, das lief dann parallel mit deiner Frau? Ich habe dann im Internet so ein bisschen geguckt, wo könnte man Frauen kennenlernen. Ich habe eine lange Seite gefunden, habe mit ihr hin und her geschrieben und Bilder ausgetauscht. Ja. Und sie hatte in ihrem Profiltext das halt drin, dass sie eine führende Hand sucht, also, was ich dann natürlich richtig gelesen habe. Ja, was du gleich mit, genau, was du wohlwollend da wahrgenommen hast, dann, was das bedeutet. Genau. Ja. Wir haben dann hin und her geschrieben und ich habe mir das, dann, also ich war immer also recht klar und deutlich, was sie mir hinterher auch zum Vorteil angerechnet hat, weil die meisten Männer dann schlagartig devot werden und dann das Bett in anfangen und so, was sie überhaupt nicht... wo sie dann sagt, also du hast klipp und klar gesagt, was du für Vorstellungen hast, entweder klappt das oder das klappt nicht. Und du hast dich dann mit dieser Frau auch schon dann getroffen, während du mit deiner Frau noch zusammen warst? Ja, heimlich. Heimlich. Und dein Kind ist voriges Jahr im März geboren, sagst du? Ja. Ja, genau. Und ein Jahr mit der Frau, mit dieser neuen, zusammen schon. Wohnst du mit dieser neuen Frau jetzt auch zusammen? Ja, ich bin am 1.10. zu ihr gezogen. Liebst du sie oder ist es eine reine sexuelle... Nein, das ist ja das Problem, Domian, was ich hatte. Ich habe gedacht, ich könnte da neben meiner Ehe eine heimliche Dom-Dev-Beziehung führen. Mhm. Das ging auch wirklich für 6-8 Wochen gut und mit einem Schlag hat man gemerkt, scheiße, man hat sich verliebt, man hat diese Gefühle investiert, die man eigentlich gar nicht haben wollte, die man unterdrücken wollte. So, aber eigentlich könnte ich jetzt sagen oder würde ich denken, ist doch eigentlich super. Du hast dich jetzt neu in eine Frau verliebt und kannst mit der auch noch deine sexuelle Leidenschaft teilen. Ja. Aber das Problem ist das, dass sie es wahrscheinlich auch noch versuchen wollte, bin ich jetzt dahinter gekommen. Weil man hat sich immer getroffen, man wusste genau, wann man sich trifft. Man hat die 2-3 Stunden oder wenn man Glück hatte und seine Frau so ein bisschen Alibi vorschieben konnte, auch 3-4 Tage getroffen, wo man es ausleben konnte. Nur auf Dauer ist es fast unmöglich. Warum? Also das stellen wir uns jetzt fest. Ja, weil es vermischt sich eigentlich die Liebe mit dem Spiel. Also, das ist das Problem, was sie haben. Und dadurch, dass du. Das heißt, ihr könnt gar nicht mehr. Ja, bitte? Dass du mit ihr zusammenlebst, ist natürlich auch, dass du eine Beziehung auf Augenhöhe führst. Mhm. Dass es dann verdammt schwer ist, wenn man zusammen Abendbrot gegessen hat oder so zu schalten. Mhm. Kann man das nicht? Kann man nicht da wirklich dann direkt umschalten und sagen, jetzt ist unsere Sexwelt angesagt und sonst ist die Alltagswelt angesagt? Das probiere ich ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir hatten bis vor Wochen Sex, so wie wir uns das beide vorgestellt haben, ohne große Fragen. Ich konnte, also sie hat mit mir geschlafen, weil ich so richtig hielt in der Situation. Mhm. Ort, Zeitpunkt war vollkommen egal, ob das auf dem Parkplatz war oder was weiß ich, wie auch immer. Und ja, jetzt ist halt 3 Wochen funkstill. Ich muss auch sagen, ich bin... nachdem ich erst gesagt habe, dass ich mir das so nicht vorgestellt habe und die auch Vorwürfe gemacht habe, ich habe wegen der extra meine Familie verlassen oder so, was ich dann auch bereut habe. Was für Vorwürfe machst du ihr denn konkret? Ich habe so das Gefühl, dass sie mir was vorgespielt hat. Was soll sie dir vorgespielt haben? Dass sie gar nicht so devot veranlagt ist? Genau, dass es ihr Recht war, solange sie da Lust zu hatte und dann muss es denn aber auch dieser Punkt gewesen sein. Ach so. Und ach so. Merkst du das denn jetzt in eurer Sexualität auch schon, dass sie gar nicht mehr so einen Bock hat, von dir geschlagen zu werden? Ja, geschlagen nicht, mehr so geführt. Also ja, okay. Ich spreche mit ihr in klaren und deutlichen Ton. Ja. Ach so, da, das ist der Hauptgrund. Es ist nicht es ist nicht das Problem, dass ihr nicht umschalten könnt. Das Problem ist, dass diese neue Frau offensichtlich nicht wirklich so grundveranlagt ist, wie du es vorher angenommen hast. Ja, da kommst du natürlich nicht hinter, weil wenn man sich trifft und dann, das lief alles einfach. Ja, das ist mir schon klar. Die wir zusammen hatten, wir waren in Swingerclubs, Wir haben diverse Parkplätze besucht und das ist auch alles. Lass mich mal nochmal eine Frage zu deiner Ehefrau stellen, mit der du 10 Jahre zusammen warst und ihr habt ein 1,5-jähriges Kind. Wie war denn die Trennung? Was hat deine Frau gesagt? Das war eigentlich recht unspektakulär. Also du hast gesagt, ich will mich trennen, ich habe eine neue. Ja, ich habe ihr das erzählt mit meinen Neigungen, dass ich da eine Frau habe, mit der ich das ausgelebt habe. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay. Okay. Ja, es war nicht so, dass ich sage, du, ich packe jetzt meine Sachen, ich gehe, das ist der Punkt. Ich habe mich erstmal ihr gegenüber geoutet. Ich habe gesagt, du hast es gemerkt, ich habe die und die Neigung. Ja, das wusste sie ja schon lange. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe da so Seitensprünge gemacht und dann hat sie gesagt, ja, du musst dich entscheiden, entweder ich und unsere Tochter oder sie. Achso, und das ging dann letztendlich ohne Dramen ab, die Trennung? Ja. Aber das sagt mir dann ja auch wiederum, dass deine Frau in dieser Konstellation auch nicht wahrscheinlich mehr so die glücklichste war, wenn sie dich halt so leicht gehen lassen. Ja, das denke ich mir jetzt auch. Hast du denn deine Ehefrau, hast du die noch geliebt? Ja, ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt. Das hat ja hier bei uns vor 3 Wochen geknallt, weil ich ja auch in den Hinterkopf hatte, ich wollte wieder zurück zu meiner Familie. Und dann war ich eine Woche zu Hause und dann habe ich festgestellt, ja scheiße, du liebst ja die andere eigentlich. Und ja, ich weiß nicht. Aber jetzt bist du völlig durch den Wind, du weißt gar nicht mehr richtig, was du empfinden sollst. Genau, also ich weiß im Moment nicht, wo ich hingehöre, ob ich jetzt diese Beziehung möchte hier mit meiner jetzigen Freundin. Verstehe. Und hoffe, dass es mal wiederkommt oder dass wir dann ab und zu dieses Spiel auch wieder ausleben können. Oder ob es irgendwie von ihr nur so ein Versuch war und sie jetzt als nächstes irgendwie was anderes einverlässt. Ist denn deiner Einschätzung nach die Sache für deine Ehefrau, mit der du 10 Jahre zusammen warst, gegessen? Für sie nicht, nee. Das heißt, sie könnte sich auch eine Rückkehr vorstellen? Ja. Was wäre denn ein Vorschlag meinerseits, wenn du dich mal einfach mal ganz zurückziehst von beiden Frauen und mal erstmal ein bisschen klar Schiff bei dir machst und versuchst zu sehen, was du willst? Wen du vermisst, welche Sehnsüchte du hast. Du bist ja von einem Nest ins andere gesprungen. Ja, mehr oder weniger. Ja. Finde ich nicht gut. Nee, finde ich jetzt selber im Nachhinein auch nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das finanziell für dich möglich ist oder wie kompliziert das ist, erstmal vielleicht ein Zimmer irgendwo zu nehmen und erstmal auf Abstand zu gehen. Um einfach rauszukriegen, was will ich? Was will ich denn? Will ich, vielleicht habe ich doch die Sehnsucht, zu meiner Familie wieder zu gehen, aber dann muss ich halt diese Art der Sexualität runterdrücken. Das ist ja dumm, ja, also ich ja jetzt nicht mehr die Sexualität, ich habe mich ja wirklich in diese Frau verliebt, dass wir weiter als Affäre laufen lassen und hätte wahrscheinlich so gedacht, wie jeder Mann, der Seitensprünge wagt, irgendwann werde ich erwischt und dann gut, entweder muss ich dann sein lassen oder ich... Okay, aber jetzt der Alltag hat dich ja jetzt eines Besseren belehrt, ne? Der Alltag mit der neuen Frau. Ja. Der sagt ja, da stimmt irgendwie sowas nicht, wie es sein sollte. Will die noch mit dir zusammen sein? Ja. Definitiv, aber du bist unsicher. Ja, wir haben ja hier noch ein Thema drin, dieses Thema, dass du sagst, das ist so obsessiv, das ist wie eine starke Sucht, dass ich sowas haben will. Ja. Du bist in einem richtigen Gefühlschaos, glaube ich. Ja, ja, so das habe ich festgestellt, weil ich war vor 3 Wochen, wie gesagt, Mann, ich muss zurück zu meiner Familie. Und ja, so hört sich das wirklich an. Diese Sexuelle muss ich eben hinten wieder dran stehen. Ich habe das 10 Jahre geschafft, ich schaffe es auch die nächsten 10, 20 Jahre. Mhm. Alles in Ordnung, jetzt hast du mal wieder für... Ja, aber es ist ja nicht nur das Sexuelle, es ist ja auch, dass da schon auch noch eine andere Frau ist, in die du dich auch verknallt hast. Ja, das ist alles ganz hochkompliziert. Ich finde, ich würde an deiner Stelle, würde ich mich eine Weile zurückziehen. Nur so kann man etwas Klarheit über sich selbst gewinnen. Würde ich machen, würde ich jetzt spontan sagen. Mehr kann ich ja gar nicht dazu sagen, denn der Rest ist ja dein Herz. Das muss ich ja finden, wohin es geht. Herr Frank, lieber Frank, dann wünsche ich dir, dass du da gut rauskommst aus dieser Zwickmühle. Ja. Mann, aus diesem Irrgarten. Ja, ich hoffe auch, dass ich die Erleuchtung kriege. Alles Gute. Danke. Tschüss, Frank. Ciao. Tschüss. Cora, 43, guten Morgen. Hallo, Domi. Cora, um was geht's? Ja, was für ein Thema. Ich muss da mal ganz kurz ausholen. Also, ich bin mit meinem Mann seit etwas mehr als 21 Jahren zusammen. Mhm. als wir zusammengekommen sind, 8 Monate später, stellten sich bei mir also langsam aber sicher ganz massive Depressionen ein. Die wurden immer schlimmer und schlimmer. Hing das mit deinem Mann zusammen oder war das? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Von jetzt auf gleich. Ah, ja. Ne? Ja. Also ich merkte Antriebsschwäche, so schlich es sich ein. Ne? Ja. Es kamen nachher also ganz massive Angst- und Panikattacken dazu. Fakt war, dass ich also, um es kurz zu machen, dieses Martyrium dauerte 13 Jahre etwas mehr. 13 Jahre? 13 Jahre. 13 Jahre schwere Depression. Und Angst. Die Angst war nachher noch größer, Angst und Panik, als die Depression war. Alles zusammen. Mit Kliniken? Mit 46 Klinikaufenthalten. Mit 46 Klinikaufenthalten? Ja, länger oder weniger lang, mal ein paar Tage und natürlich auch länger. Boah. Das war natürlich zur Folge hatte, dass ich auch die letzten 7 Jahre davon nicht mehr das Haus verlassen habe. Also du musst es dir vorstellen, wie in einem Knast und du kommst nach 7 Jahren dann noch vor der Tür. So. Und dein Mann ist während dieser Zeit bei dir der geblieben? Der hat immer zu mir gestanden, nie ein böses Wort, alles für mich getan. Er musste ja alles tun, außer seiner Arbeit. Hallo? Tätig war. Hat er den Haushalt picobello gekocht, geputzt und ja, Depressions... Oh, wir haben eine schlechte Leitung. Die ist immer zu unterbrochen. Cora, du bist immer zu weg für ein paar Sekunden. Hallo? Hallo? Jetzt ist sie ganz weg. Wenn die Cora mich jetzt noch hören sollte, dann bitte ich sie aufzulegen, rufen wir dich nochmal an. Okay? Nehme ich mal die Leitung weg. Und wir versuchen die Carmen. Und die Carmen ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ah, dich verstehe ich wieder gut. Das ist schön. Carmen, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich mich in einen verheirateten Mann verliebt habe. Ganz schrecklich. In einen verheirateten Mann? Du bist aber hoffentlich nicht verheiratet. Doch, ich bin auch verheiratet, aber ich habe mich von meinem Mann getrennt. Wegen dieses neuen Mannes? Nee, das kann man so nicht sagen, aber er hat natürlich den Impuls gesetzt. Ja. Also, meine Ehe war nicht in Ordnung und ich war halt offen dafür, jemanden in mein Leben zu lassen und hab dann die Ehe beendet. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? Zusammen 12 Jahre und verheiratet 9 Jahre. Lange Zeit, ne? Ja, lange Zeit, ja. So, und dieser verheiratete Mann, der in dein Leben getreten ist, ja. Wie lange ist der jetzt schon in deinem Leben? Den habe ich vor gut anderthalb Jahren, ein Dreivierteljahr kennengelernt, habe den dann vor einem Dreivierteljahr wieder getroffen und seitdem ist er in meinem Leben. Wie hast du den kennengelernt? Den habe ich Karneval kennengelernt. Ein Klassiker im Karneval. Ja, genau. Und dann Dreivierteljahr nicht gesehen? Ja, ein Jahr nicht gesehen. Also wir haben halt einen schönen Abend zusammen gehabt. Also wirklich einen ganz lustigen Abend mit einer ganzen Gruppe von Leuten. Und wie hat man dann den Kontakt wieder aufgenommen? Ja, gar nicht. Also da haben wir dann uns ein Jahr später dort wieder getroffen. Ach so, wieder im Karneval. Mhm, und dann haben wir da E-Mail-Adressen ausgetauscht. Oder wieder in der gleichen Kneipe? Genau. Und er hat mir dann seine E-Mail-Adresse gegeben, hat also immer wieder gesagt, schreib mir doch mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in der ersten E-Mail, die er mir dann geschrieben hat, hat er mir sofort gesagt, dass er unglaublich in mich verliebt ist. Und das auch schon seit einem Jahr zuvor. Ach du je. Habt ihr denn bei dem ersten Karneval, wurde da geknutscht? Ja, wir haben uns 2 Küsse gegeben. Ach so, aber weiter ist nichts passiert. Nee. Beim zweiten Karneval ist da mehr passiert? Da haben wir geknutscht. Also, aber auch sonst auch nicht mehr? Nein. Das ist ja eine kuriose Geschichte. Mhm. 2-mal Karneval und jetzt bist du verliebt. Ja, nicht aber ich, er auch. Er auch, aber er ist verheiratet. Ja. Also es ist für mich, ich würde jetzt echt sagen, das ist meine große Liebe, die ich da getroffen habe. Mhm. Die größte Liebe bisher? Naja. Wow, das ist natürlich ein Satz. Ja. Das ist ein großer Satz. Wenn man mit 42 das sagt, hat das ein ganz großes Gewicht, finde ich. Ja. Das ist auch so, weil man da schon viel Erfahrung hat und zurückblicken kann. Ja, genau. Beschreib doch mal seine Situation. Also er ist verheiratet. Wie ist die Ehe? Hat er Kinder? Ja, also er ist seit 20 Jahren verheiratet, ist seit 30 Jahren mit dieser Frau zusammen, ist also quasi auch eine Jugendliebe. Die haben Kinder, die beiden. Ja. Die sind aber schon älter, die sind 20 und 16. Ja. Und die beiden sind im Grunde genommen gute Kumpel, wir sind gut befreundet. Weiß die Frau von dir? Ja. Die weiß das? Ja, die weiß das. Und wie hat die darauf reagiert? Woher weiß sie das überhaupt? Hat er es erzählt? Ja, nicht so ganz freiwillig, aber im Grunde genommen hat er dann eigentlich sofort reinen Wein eingeschenkt und hat ihr alles gesagt und das Ganze liegt jetzt ein halbes Jahr zurück und seitdem kämpft sie halt wie eine Löwin um ihn. Sie will ihn nicht verlieren und sie liebt ihn halt und er soll bei ihr bleiben. Kennst du sie? Nein. Nee. Aber ihr trefft euch nach wie vor heimlich? Ja, wir treffen uns heimlich, genau. Also nicht sehr häufig. Ja. Weil er eben sie auch nicht immer belügen möchte. Also das Wie oft trefft ihr euch denn in der Woche? Ein bis zweimal in der Woche, ja, für eine Stunde, zwei Stunden. Oh, das ist natürlich mager. Wenig, ganz wenig. Aber wir sprechen halt ganz, ganz viel. Also wir telefonieren eigentlich seitdem täglich mehrere Stunden. Aber da muss doch bei denen spätestens seit dem Sommer der Haussegen komplett schief hängen. Ja, sie scheint da sehr leidensfähig zu sein. Und sie will ihn halt zurückhaben oder halten. Und er ist ganz zerrissen. Also was sie will, finde ich völlig uninteressant. Mich interessiert, was er will. Er will eigentlich mit mir weitermachen, aber er schafft es nicht. Er will eigentlich mit dir... Er liebt mich. Er liebt mich total. Okay, das ist ein schöner Satz, aber daraus müssen dann ja auch Konsequenzen führen. Genau. Möchte er, dass das so weiterläuft? Nein, auf gar keinen Fall. Also er möchte eigentlich auch schon zu dir? Möchte er, ja, aber er schafft es nicht. Aber warum nicht? Ja, weil er zum einen Ängste hat. Was sind das für Ängste? Ja, Ängste vorm Alleinsein. Aber er hat ja dich. Ja, aber ich bin ja nicht immer da. Ich bin ja auch mal nicht da. Na gut, wenn ihr zusammen seid, bist du da. Ja, aber ich bin ja auch mal nicht da. Ich habe ja auch Kinder, ich habe ja auch andere Verpflichtungen. Ich kann mich ja nicht rund um die Uhr um ihn kümmern. Ist er so ein Typ, der ständig Betreuung braucht? Eigentlich nicht, aber er kennt es nicht anders. Er ist ja so lange schon mit dieser Frau zusammen und er kennt es halt nicht anders, dass immer jemand da ist. Naja, aber ihr würdet auch zusammenziehen. Ja, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt, glaube ich, erstmal nicht so der Weg. Ich habe halt kleine Kinder noch und ob das jetzt so der richtige Weg wäre, sofort zusammenzuziehen. Wie alt sind deine Kinder? 4 und 7. Ah ja, und die sind beide bei dir? Ja. Mhm. Welchen Kontakt hat er zu den Kindern? Zu meinen? Ja. Keinen. Also er hat sie einmal gesehen und ich erzähle halt viel. Wäre das für ihn vielleicht auch, bremst ihn das, dass du Kinder hast? Nein. Nee. Hat er ganz klar gesagt und das glaubst du ihm auch? Ja, ich glaube ihm alles, was er mir sagt, ja. Ja, ist so. Ich hoffe nicht, dass das naiv ist. Ich hoffe, das ist begründet. Ja, das ist begründet, ja. Aber da ist er ja schon irgendwie ein bisschen ein Weichschluff, ne? Wenn er Angst hat, mal ein bisschen allein zu sein. Ja, eben eigentlich nicht. Also so wie ich ihn erlebe, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Kein Weichschluffen. Er sagt auch selber, er kennt das von sich gar nicht. Auch diese Zerrissenheit und nicht zu wissen, was er jetzt tun soll, das kennt er gar nicht. Er ist eigentlich ein sehr straighter Typ und... Ja. Er hat eigentlich so auch das Zepter in der Hand und mit beiden Beinen steht er im Leben und das kennt er eigentlich gar nicht von sich. Okay, also ich glaube, dass er im Moment das Zepter nicht in der Hand hat. Nee, das hat er nicht mehr. Er ist völlig zerrissen, er weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Okay, ich finde, das kann man jedem Menschen, vor allen Dingen, wenn man lange in einer Ehe war und sehr lange mit jemandem verbunden war, kann man einem das zubilligen, dass man zerrissen ist. Ja, ich verstehe das ja auch. Ich habe ja auch Verständnis dafür, denn sie sind ja befreundet, die beiden. Also ist ja, er mag sie ja, er achtet sie, er schätzt sie und er hat halt Skrupel, sie jetzt so zu verletzen, weil sie ihn halt nicht gehen lassen will. Nein, ich glaube, Skrupel, sie zu verletzen, das klingt immer so heroisch. Ich habe Angst, sie zu verletzen. Ich glaube, er hat Angst vor einem neuen Leben. Er hat beides, ja, Angst vor einem neuen Leben, das ist schon richtig. Das Ding ist nur, also bei allem Verständnis für Zerrissenheit und so weiter, der Mann muss schon irgendwann eine Haltung einnehmen. Ja. Und ich meine, ein Jahr, ihr seid ja schon zu Gange fast, ein halbes Jahr weiß das die Frau. So lange kann das nicht mehr so gehen, finde ich. Ja, finde ich auch. Findest du auch, ne? Ja, finde ich auch. Ich finde, das kann er dir nicht zumuten, das kann er seiner Frau nicht zumuten und eigentlich dürfte er sich selbst das auch nicht zumuten. Ja, genau, das sieht er ja genauso. Jede Woche, die jetzt so vergeht, jede Woche wird er kleiner. Ja. Finde ich. Man hat immer, Carmen, das geht dir genauso, man hat immer Respekt vor Leuten, die klare Entscheidungen fällen und zu diesen Entscheidungen stehen. Auch wenn die Entscheidungen manchmal nicht richtig sind, aber das beeindruckt einen immer mehr als Leute, die lavieren und sagen, oh, ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Wie willst du dich verhalten? Letztendlich musst du... Du musst irgendwann, so schlimm das ist, so grauenhaft das ist, wenn du sagst, das ist die größte Liebe meines Lebens, irgendwann musst du eine Grenze ziehen und ultimativ werden. Und dann musst du das aber auch durchziehen. Ja, das ist das Problem. Bevor du ein Ultimatum nennst, musst du dir 1000%ig klar sein, dass du es auch durchziehst. Sonst bist du der Hampelmann. Dann bin ich auch unglaubwürdig. Absolut, absolut. Ja. Ja. Also man kann ja erstmal mit gutem zureden, ihm dass es eigentlich so nicht mehr geht. Es geht jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, aber das wissen wir ja. Das wissen wir ja beide. Also da sagt er, würde ich ihm ja nichts Neues erzählen. Redet ihr denn jedes Mal, wenn ihr euch seht? Nee, nicht jedes Mal. Also nee, wir haben auch schöne Zeiten und ganz tolle Gespräche, ohne jetzt diese Problematik. Also wir haben heute noch gesprochen, ohne jetzt das alles zu zerreden wieder. Ja, und im Moment ist auch Stand der Dinge, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein bisschen Funkstille, damit er mal in sich horchen kann. Wie es denn jetzt mal so wäre ohne mich, weil im Grunde genommen hat er jetzt schon mehrmals versucht, das mit mir zu beenden, weil er es eben nicht schafft, seine Ehe zu beenden, und um jetzt mich da nicht weiter zu quälen oder uns alle zu quälen, hat er jetzt versucht, eben das mit mir zu beenden, aber das schafft er auch nicht. Ja, also lass mal nicht so viel Heck da mit dir machen, Carmen. Klingt mir auch ein bisschen verletzlich. Er will sich jetzt erstmal zurückziehen, um sich von dir mal zu gucken, wie das so ohne dich ist. Nee, das war im Grunde genommen mein Vorschlag. Also das war jetzt nicht sein Vorschlag. Ja, aber das ist als Kindergartenmensch. Wie alt ist der Kerl? 46. Der muss nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, eine Entscheidung treffen. Sage ich, Januar, Februar muss eine Entscheidung fällen. Aber fallen, spätestens. Aber allerspätestens. Ich würde mal sagen Januar. Was mir wirklich nicht gut geht dabei. Ne? Na ja, klar. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Soll ich warten, weil ich weiß, es würde sich lohnen. Weißt du? Ja, kann ja sein, dass du bis JWD wartest. Ja, das möchte ich halt nicht. Nee, das kann. Es gibt Geschichten dieser Art, die ziehen sich Jahre und Jahre hin. Genau, und da ist auch meine Sorge. Ne? Genau. Das möchte ich überhaupt nicht. Außerdem, das ist gar nicht das Leben, was ich leben möchte. Nein, ich glaube auch, dass man dann irgendwann so jetzt in deiner Rolle, von deiner Position aus gesehen, man schon irgendwann den Respekt vor dem anderen auch verliert. Ja, du bist noch weit entfernt. Aber ich habe einen sehr großen Respekt vor ihm. Ja, aber letztendlich wünscht man sich ja dann doch jemanden, der eine klare Linie fährt. Im Moment bist du noch auf die Verständnisvolle, ne? Ja, der Arm ist zerrissen. Ja, das stimmt. Aber nun soll bald mal gut mit dem zerrissen sein. Ja, okay. Ja, also so die Zeitlinie habe ich dir so, das wäre so mein Gefühl mit dem Januar gesagt. Und dann musst du knallhart handeln. Ja. Das musst du leider tun. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Das weiß ich. Das ich schreibe es mir mal hinter die Ohren. Liebe Carmen, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. So, wir haben 1.52 Uhr. Nein, wir haben 1.53 Uhr auf die Sekunde. Und das ist Monika-Zeit. Monika, 36 Jahre. Hallo Monika. Hallo Domian. Hallo Monika. Es freut mich, dich zu sprechen. Es hat lange gedauert, aber endlich, ich war hartnäckig. Und super. Ich wollte bei dir reinkommen. Ich habe ein paar Mal sogar angerufen und habe gesagt, ich möchte dich unbedingt sprechen. Und ich sitze jetzt die dritte Nacht hier und es hat jetzt geklappt. Toll. Um was geht's denn? Es geht darum, ich wollte eigentlich anrufen zu dem Thema die größte Lüge meiner Eltern. Ich habe mich da sehr angesprochen gefühlt. Ja. Es ist eine lange Geschichte. Ich versuche in den paar Minuten, die wir noch haben, dir das zu erzählen. Und es ist so, ich war damals 3 Jahre alt. Ich habe 3 Brüder und eine Schwester, ne? Ja. Und meine Schwester ist 10 Jahre älter als ich. Bist du die Kleinste von allen? Ja, ich bin die Jüngste. Ja. Es wurde immer gesagt, das Wunschkind, wunderbar, das 5. Wunschkind und was nicht alles, ja. Ich habe damals mitbekommen, wie mein Vater meine Schwester sexuell missbraucht hat. Da warst du wie alt? 3 Jahre? 3, ja. Daran erinnerst du dich? Ja, sogar sehr genau. Wie, die Schwester war da wie alt? Immer 10 Jahre älter. 10 Jahre, 13 war sie. Ja. Du, und das fand statt vor deinen Augen. Ja. Es gibt Bilder in meinem Kopf, die gehen da auch nicht mehr raus. Zum Beispiel, ich gehe in das Zimmer von meinem Bruder und sehe meine Schwester mit meinem Vater zusammen im Bett liegen und ich wusste nicht, ist das meine Mutter oder meine Schwester. Zimmer von deinem Bruder lagen ja, die? Fragte mich, mein Gott, was macht meine Mutter mit meinem Papa da in dem Bett vor meinem Bruder? Weil sie ihr auch so ähnlich sieht. Das ist wie ein Abziehbild. Sie ist halt viel schlanker, aber es war halt so. Und fragte meine Mutter auch, warum bist du mit Papa da zusammen oben im Bett gewesen? Ne? Und hat mich dann immer beschwichtigt. Ne? Ich muss dich nochmal fragen. Ich zweifle deine Geschichte, weiß Gott, nicht an. Aber ich kann mich nicht erinnern, was so war, als ich 3 war. Ja, weil das heißt, das sind Bilder, die ich... Weil es so einschneidend war. Ja, die waren so einschneidend. Mhm. Ist das einmal passiert? Nein. Ach, mehrfach sogar? Mehrfach. Und du hast es mehrfach? Und du hast es mehrfach gesehen? Mehrfach. Und sehr oft. Wie viele Jahre oder wie lange ging das? Bis ich 18 war. Bis sie 18 war? Ja. Und okay, dann warst du natürlich auch älter und konntest dich natürlich dann... Genau. Es gab eine Situation, meine Mutter öffnete die Tür vom Badezimmer ganz unbefangen und ich stand daneben und mein Vater stand unter der Dusche mit meiner Schwester. Er hatte einen irrigierten Penis, ja. Sie zog ihn unter der Dusche weg und fragte, was das überhaupt soll, ne? Was da überhaupt stattfindet und... Das immer wieder nieder. Es ist doch nicht, ich dusche mit ihr und stellte alle uns alle lächerlich. Es wäre doch alles nicht so schlimm. Also das wurde schon thematisiert in der Familie, ja, weil du es auch gesagt hattest. Ja. Aber die Mutter hat es auch weggewischt. Jetzt weggewischt. Weil sie hatte immer Angst, dass das an die Leute kommt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt halt auch immer Kontakt mit ihrer Mutter und die war halt immer... Hm. Hast du denn später mit deiner Schwester mal darüber gesprochen? Ja, als ich... 14, 15 war und das zog sich dann hin bis zu meinem 18. Lebensjahr, weil zog sich das, also ich habe dann erfahren von meiner Schwester, was überhaupt los war. Also sie hat mir alles erzählt, alles. Mhm. Und das stimmte eins zu eins mit den Sachen, was ich gesehen habe. Aber der Vater hat dich in Ruhe gelassen? Ja, weil meine Mutter halt aufgepasst hat. Sie hat wirklich aufgepasst. Sie hat nur gewollt, dass das nie... Mir wurde halt gesagt, ich sollte, als ich halt so 10 war. Ich sollte nicht mehr in Unterwäsche über den Flur laufen. Ich wüsste ja, wie der Papa wäre und ich wusste gar nicht, was sie damit meinten. Ne? Wie schrecklich. Und ich entwickelte meinem Papa gegenüber so eine Scheu und eine furchtbare Angst. Und das mischte sich mit Liebe, weil ich ihn immer so bewundert hatte und ich wusste gar nicht mehr, was ich denken sollte. Lebt dein Vater noch? Ja. Wie ist dein und euer, auch bezogen auf die Schwester, euer Verhältnis zu ihm? Meine Schwester hat den Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Sie hatte nochmal, nachdem das alles rauskam, nochmal versucht, das Familienverhältnis wieder aufrechtzuerhalten, weil wir halt so eine große Familie sind mit Anhang. Sie hat ihn nicht angezeigt? Sie hat es, damals ist das rausgekommen und meine Mutter hat auch versucht, ihn damals anzuzeigen. Ach, da hat deine Mutter sich dann... Ja, da hat sie sich dazu gerungen. Wahnsinn. Aber mein Papa hat so reagiert, dass er nachts rumgelaufen ist und sie im Bademantel und... Wie das zu den ganzen Umständen kam, weiß ich nicht. Es war bei Regen und er wollte sich umbringen, er wollte sich vom Zug schmeißen. Mhm. Er saß 2 Nächte im Gefängnis und er ist ein sehr guter Schauspieler. Und deswegen saß er im Gefängnis? Halt deswegen. Weil das schon angezeigt worden war? Ja, genau. Aber es wurde alles zurückgezogen. Mhm. Weil halt er wirklich da wie ein erbärmlicher Hund saß und es galt die ganzen Jahre... Papa hat immer gearbeitet, er war immer fleißig für euch und ihr dürft nicht auf ihn schimpfen und, und. Wie denkst du heute über deinen Vater? Ja, es ist was ganz Einschneidendes passiert. Hm. Im Sommer, es war viel zwischendrin auch, aber das dauert zu lange, um das alles zu erzählen. Im Sommer kam meine Tochter aus dem, wir hatten draußen im Garten ein Schwimmbecken, und ich habe sie abgetrocknet, sie saß mit mir im Wohnzimmer auf dem Sofa, ich sag, du hast so eine weiche Haut, ich sag, ich brauche dich gar nicht mehr eincremen, ja, das sagt der Opa auch immer. Ich sag, weh. Ach du. Und ich bin ganz ruhig geblieben, weil wenn man diese ganze Sache dramatisiert und dann... Wie alt ist die Tochter? 8. Ich sag, was war denn? Erzähl mal. Ja, Opa streiche mich hier, Opa streiche mich da und sie ging mit ihrer Hand an den Oberschenkel bis zwischen ihre Beine. Unter den Schlüpfer. Lass mich mal ganz kurz was sagen, Monika. Ja. Wieso hast du nicht mehr aufgepasst aufgrund der Erfahrung, die du mit deinem Vater gemacht hast? Das habe ich. Meine Mutter hat mir auf alles, was sie lieb und heilig war, geschworen. Ach so. Gib mir bitte die Chance nach dem Motto, du hast jetzt ein Kind und wir fangen nochmal komplett von neuem an. Ich passe immer auf, ich schwöre es dir. Ich bin immer dabei, ich passe immer auf. Das heißt, der Verdacht ist da, dass er mit seinem Enkelkind auch etwas gemacht hat? Ja. Hast du ihn nochmal versucht, jetzt anzuzeigen? Ich habe ihn angezeigt. Mann, jetzt ist leider unsere Sendung vorbei, Monika. Ja. Aber ich danke dir trotzdem, dass du das erzählt hast und ich hoffe, dass die Sache wie auch immer gut ausgeht für dich und deine Familie. Mhm. Alles Liebe wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Henrik Hage. Wir sind am Montag wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, mit einer feinen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.